herzlich willkommen zur Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 26, 2013. Bevor ich zu einem Thema komme, das ich eigentlich gar nicht mehr auftischen wollte, muss aber, weil es sich halt so extrem zuspitzt momentan, ja, erstmal was ganz Erfreuliches. Und zwar, ich war am Wochenende auf dem Mega-Event, Geocaching-Mega-Event, Projekt Egg 2013. Und ich muss sagen, was für ein Event, Wahnsinn, ja. Was ist sowas? Das ist so eine Zusammenkunft von Geocacher, ja. Ja, das sind die Leute, die im Wald die Dosen suchen, ja. Zu denen ich auch schon seit 2008 gehöre. Und das, ja, kann man eben ja als Zusammenkunft bezeichnen. Dort werden normalerweise dann eben gemeinsame Aktivitäten organisiert. Und im Falle von so einem Mega-Event, sogenanntes Mega-Event, da ist es dann eben auch so, dass ein großes Rahmenprogramm angeboten wird. Und dieses Projekt Egg, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Es ging also über 3 Tage, vom 28.06. bis zum 30.06. Freitag, Samstag, Sonntag. Also ich war nur am Samstag dort, das, wenn man so will, die Hauptkern der Veranstaltung. Ja. Und das Ganze fand statt in der Festung, wie heißt es nochmal, Ehrenbreitstein, was ich krieg. Ich habe irgendwie Probleme mit dem Namen, obwohl das ein total wichtiger Ehrenbreitstein, so genau, ja genau, Ehrenbreitstein, die Festung Ehrenbreitstein, so. Ich habe das eben gerade nochmal aufgerufen. Obwohl das ein ganz wichtiges Teil in der Geschichte Deutschlands ist, ja. Und nicht nur auf der Festung Ehrenbreitstein, sondern eben auch am Deutschen Eck. Das war sogar abends komplett gesperrt, nur für die Geocacher. Und das hat mich doch sehr, sehr beeindruckt, ja. Und was wurde dort geboten? Oben auf der Festung waren also verschiedene Spiele. Dort waren auch die Händlerstände, bei denen man sich eindecken konnte mit allem möglichen Geocaching-Bedarf. Ja. Natürlich die Verpflegung dort, klar, konnte man sich oben auf der Festung zu Gemüte führen. Zusätzlich gab es auch ein paar Caches zu machen dort, ja, manche gerade erst für das Event gemacht, gepublished, andere waren dort schon längere Zeit und somit war die ganze Festung fest in Geocacher-Hand, ja, das war also ein Bild, das werde ich so schnell nicht vergessen, ja, als dann so gegen Mittag die ersten Muggel eintrafen, die fielen da richtig auf, ja, also so richtig, die Laguna Sam, mit der ich auf der Veranstaltung war, übrigens auch mit Team Rolliradler, herzlichen Grüße an der Stelle, und sie haben mich darauf aufmerksam gemacht, guck mal, die da rausstechen, und das stimmt tatsächlich. Ja, vorher sind es immer die Geocacher, die irgendwie aufpassen, dass sie nicht auffallen irgendwie und da so seltsam rumgucken überall. Und ja, da waren es dann die Muggel, die hier total aufgefallen sind, weil der Rest nämlich alles Geocacher waren. Also unglaublich, 5612 Teilnehmer waren registriert hier am Samstag, Freitag 2279 und für den Sonntag 1346. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Und abends, ja, nach den ganzen Veranstaltungen oben auf dieser Festung, das, wie gesagt, sehr, sehr beeindruckend war, also da mit seinem GPS quasi durch die Geschichte Deutschlands zu laufen. Denn dieser Ort war gespickt davon, ja, im Archäologischen Museum beispielsweise dort, die Festung an sich natürlich seit dem 16. Jahrhundert dort schon besiedelt und da ist schon ziemlich viel an geschichtsträchtigen Sachen geboten und auch die ganze Aufmachung dort. Also unabhängig von dem Geocaching-Event, ich empfehle jedem, dort mal hinzugehen. Das ist wirklich ein schönes Fleckchen. Ja, mit der Seilbahn ging es morgens rauf und abends dann eben auch wieder runter zum Deutschen Eck, wo die Mosel und der Rhein zusammen gehen und dort an dem deutschen Eck, wie gesagt, ab 20, nein, na, es war schon, glaube ich, früh, ich glaube, ab 19 Uhr war das gesperrt, 18 oder 19 Uhr war das ganze deutsche Eck gesperrt, bis 0 Uhr etwa, für die Geocacher. Dort fanden dann auf einer Bühne die Ehrungen statt von den Spielen, die oben auf der Festung ausgetragen wurden, und auch dann sehr schön Konzerte von zwei verschiedenen Gruppen. Ja, einmal die bekannte Gruppe Dosenfischer, also jeder Geocacher kennt die wohl irgendwie. Ja. Ist zwar nicht ganz so meine Musik, aber ja, der Geocaching-Bezug reißt dann natürlich wieder raus. Das Lied Nachtcacher gefällt mir trotzdem gut. Und ja, da ging es also richtig schön zur Sache. Die andere Gruppe, die möchte ich nicht vorenthalten. Die haben sich nämlich sehr, sehr viel Mühe gegeben, sind wahrscheinlich noch nicht so lange dabei, eben wie die Dosenfischer, was das Singen betrifft. Da muss ich gerade mal schauen. Das ist ein etwas seltsamer Name. Moment. Ja, mit den II-Cachern heißt es. Und ja, also das war schöner Vortrag dort von dieser Musik. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Dosenfischer braucht man natürlich nichts mehr dazu zu sagen. Also insgesamt Wahnsinn. Ja, also das Programm war gespickt. Man konnte gar nicht alles machen, aber musste man auch nicht, weil die Location an sich war natürlich schon sehr, sehr toll. Ich habe es übrigens vermieden, auf die speziellen Vorträge zu gehen, wie zum Beispiel Geocaching und Jagd oder Geocaching und Naturschutz, weil das ganz einfach, da wäre zu viel Konfliktpotenzial bei mir drin gewesen, ja, weil ich da doch, denke ich, mit vielen anderen Geocachern, die übrigens auch auf diese Vorträge verzichtet haben, hier grundsätzlich mal die, naja, sag ich mal, die Annäherungsversuche von der anderen Seite aus her sehe. Also das heißt, bevor hier die Naturschützer und Geocacher, bevor die Geocacher mal wieder nachgeben müssen, ja, finde ich doch eher, dass die Naturschützer da mal entgegenkommen sollen, genauso wie das auch bei den Jägern der Fall ist. Es gibt durchaus positive Beispiele, wie Geocacher und diese beiden Gruppen sehr gut miteinander umgehen können. Ja, aber gerade so zum Beispiel das Deaktivieren von allen Höhlencaches, Lost Place Caches in einem Pfalz, ja, also Höhlen und andere Sachen, wo sich eventuell Fledermäuse reinsetzen können, das finde ich total überzogen, an den Haaren herbeigezogen, und so Reviewerinnen wie Sisyphos machen sich halt nicht sehr beliebt, diese Regeln so streng umzusetzen. Ja, ich weiß nicht, woher die Anweisung kam, von geocaching.com oder nicht, aber vielleicht wandern da auch noch viele Leute dann oder einige Leute ab zu opencaching.com und zu opencaching.de, weil eben hier da eigentlich ist die Zeit vorbei, für immer weitere Zugeständnisse zu machen, zumal nicht bewiesen werden kann oder belegt werden kann, dass es wirklich notwendig ist. Ja, dass einigen Gruppen natürlich Geocaching ein Dorn im Auge ist, ist klar. Deswegen muss man sich aber nicht immer weiter zurückziehen und rechtfertigen oder mit solchen Vorträgen. Und ihr merkt schon, wenn ich bei so einem Vortrag dabei gewesen wäre, da hätte ich mehr als einmal dazwischen gerufen, und deswegen habe ich einfach von vornherein drauf verzichtet, weil ich dann nicht natürlich diese Veranstaltung nicht sabotieren wollte. Ne? Ganz klar. Also, es gab auch jede Menge Workshops, wo man verschiedene Sachen machen konnte und lernen konnte. Ja? Auch Newbies wurden rangeführt ans Geocaching. Und insgesamt war das wirklich eine tolle Veranstaltung. Wie gesagt, abends dann in der Dämmerung fing dann die Konzerte an, und die Dosenfischer haben dann bis zum Schluss gespielt, und so kurz vor 0 Uhr gab es ein fulminantes Feuerwerk. Ja, fantastisch, muss ich sagen, am deutschen Eck. Irre war das. Und das war also nicht nur so ein kleines, ja, drei Raketen in die Luft geschossen, sondern es war richtig schön, gut arrangiert mit toller Musik. Ich werde auch noch ein YouTube-Video da veröffentlichen, aber da musste ich leider die Musik rausnehmen und durch eine andere Musik ersetzen, weil, ja, damit dürfte raten wie in der GEMA. Bläh, ne, toll, man kann ja nichts mehr machen hier. Man muss ja immer alles. Schon blöd, ja, wenn man eine öffentliche so eine Veranstaltung einfach nicht mehr zeigen kann, die Eindrücke, ja, dass einem das nicht mehr erlaubt ist. Wegen so ein paar Musikindustrie-Fuzis, ja. Okay, aber was soll's. Ihr könnt euch dann zumindest mal das, die Bilder anschauen im Video. Aber die Musik war jedenfalls sehr gut synchronisiert. Das war richtig schön gemacht. Und ja, also das Ganze war ganz, ganz toll. Und mir wurde schlagartig bewusst, dass das spätestens nicht, eigentlich nicht bei dem Event schon, aber spätestens mit so einer Veranstaltung, ja, wo monumentale Gedenkstätten, ja, für Geocacher, für so eine Bewegung wie das Geocaching gesperrt wird. Ja, da muss ich sagen, dann wurde, da ist die Kommerzgrenze dann erreicht. Ja, das heißt, Geocaching ist offiziell Mainstream jetzt. Das ist keine Randerscheinung mehr, sondern das ist jetzt eine Mainstream-Erscheinung. Ja. Also es ist schon, das kann man geteilt sehen, ja, also auf der einen Seite ist es natürlich gut, ja, ist das nicht immer das, was wir haben wollen, dass unser Hobby ein bisschen weiter verbreitet ist, ja, auf der anderen Seite ist es halt auch negativ, weil es ist halt nicht mehr das Geocaching, was es früher mal war, ja, und eben sowas wie mit den Gruppen aus Naturschutz und Jagdverbänden und so weiter, dass sie sich da überhaupt bei uns einmischen, ja, zeigt eben dann auch die Nachteile auf, wenn ein Phänomen zu groß wird. Früher hat sich überhaupt keiner dafür interessiert, ja. Die Fledermäuse hat es auch noch gegeben, obwohl es gerade diese Höhlencaches schon sehr, sehr lange gibt. Ja. Schon vor 2008 gab es auch Caches, wenn auch nicht so viele. Aber gerade solche Lost Places waren immer schon sehr beliebt und bisher konnten sich die Tiere immer gut arrangieren, weil die Geocacher auch da ein bisschen Rücksicht genommen haben. Jetzt gibt es natürlich auch viele Geocacher, die vielleicht dann nicht mehr Rücksicht drauf nehmen, ja, weil es halt viele ja, in dem Mainstream sind mit allen möglichen Ansichten. Die haben vielleicht keinen Respekt vor den Tieren. Ja. Auf der anderen Seite aber auch finde ich das eben sehr stark überzogen. Und ich weiß auch, ich kenne Leute, ich setze mich auch für den Naturschutz ein, ich kenne auch Leute vom BUND und NABU. Und was ich da schon gehört habe, ja, wenn es da um ihre Kröten geht, bei Krötenwanderungen, ja, nicht meine Kröten anfassen, ja, dann sage ich das auch, okay, wenn so einer für eine Höhle zuständig ist, ja, ist ganz klar, dass der durchdreht und am liebsten alles fernhalten will und es ist seine Höhle. Er geht dann wahrscheinlich ja jede Woche einmal rein, ja, die Fledermäuse überleben es auch, ja, aber ein Kescher darf das natürlich nicht, ne? Klar. Okay, gut, wie gesagt, da kann man drüber diskutieren. So, jetzt komme ich zu dem leidigen Thema. Ohne Überleitung, obwohl ich eine gehabt hätte, aber die habe ich jetzt verpasst. Warum am deutschen Eck eine amerikanische Flagge weht, wollte ich eigentlich noch als Überleitung bringen. Tja, da sind wir dann beim Thema Amerika. Die amerikanische Abhörattacke, ja, da fordern jetzt immer mehr Politiker weitreichende Konsequenzen und ich finde, es muss auch weitreichende Konsequenzen haben. Trittin fordert gar, Jürgen Trittin von den Grünen fordert gar einen sicheren Aufenthaltsort für Edward Snowden zu geben, in Deutschland oder U EU, um ihn zu schützen gegen die USA. Und da muss man auch sagen, er fordert übrigens auch, was ich auch richtig gut finde, dass das existierende Abkommen mit den USA über den Austausch von Bankdaten und Fluggastdaten auch aufgekündigt werden soll. Ja. Auch das finde ich ganz gut. Hier müssen jetzt ganz klare Zeichen gesetzt werden, dass man sich hier nicht ausspionieren lässt. Ja, diese Spionageattacken sind die man gegen einen Feind führt, aber nicht ein Freund, da kann von Freund überhaupt gar keine Rede mehr sein, ja. Das wird's auf Ärgste wird man da ausspioniert. Und Deutschland ist eines der Länder, die am stärksten ausspioniert wird. Und da muss man dann schon sagen, das hat mit Freundschaft nichts mehr zu tun. Und ich finde das sehr, sehr traurig, aber das muss Konsequenzen haben, definitiv. Frankreich, vor allem auch die fordern sehr starke Aufklärung. Die EU an sich hat sich geäußert, ja, dass eben hier das aufgeklärt werden muss, in welchem Umfang und überhaupt. Und natürlich, also ich würde auf jeden Fall erstmal eine Entschuldigung fordern. Die USA hat angekündigt, darüber zu sprechen, aber über die diplomatischen Kanäle, da pfeife ich drauf. Und ich verlange auch von der Bundesregierung, dass sie diese Antworten über diplomatische Kanäle von den USA wortwörtlich veröffentlichen. Ja, das verlange ich ganz einfach. Wenn nicht, brauchen wir auch einen Whistleblower, der die Dokumente der Bundesregierung veröffentlicht. Weil dann kann man auch der Bundesregierung nicht mehr trauen. Wobei auch da Merkel wird auch von der Opposition hier hart angegangen. Sie muss nämlich erklären, wie weit sie informiert war. Dass sie nichts davon wusste, das glaubt doch keiner mehr. Auch nicht mehr in unserer Politik. Ja. Die Frage ist dann auch, ist die Bundesregierung nicht mehr fähig, ihre Bürger zu schützen? Definitiv stellt sich da die Frage, wenn der BND da wirklich kein Wissen hatte davon oder das nicht verhindert hat, dann muss man sagen, dann gibt es aber massive Schwierigkeiten und da müssen wir dann auch mal nachlegen, so dass auch solche Attacken, Geheimdienstattacken auch verhindert werden können, ja, abgewehrt werden können. Das ist ja wohl das Mindeste, was ich von einer Regierung erwarte, denn wir haben keinen Paragraphen wie beispielsweise in den USA, ja, die dem Volk da mehr Macht in die Hand geben. Wir müssen uns verlassen auf den Schutz unserer Regierung. Und der muss gewährleistet sein. Ansonsten muss es ebenfalls für unsere Regierung drastische Konsequenzen haben, wenn sie ihr Volk nicht mehr schützen kann. Datenschützer feiern natürlich da jetzt einen Helden. Für sie, für die meisten Datenschützer ist eben Snowden heldenhaft, ja. Und die Datenschützer sind jeden Tag übers Neue schockiert. Ich glaube denen sogar, dass sie nichts gewusst haben. Informiert werden wurden die offenbar nicht. Ich habe schon so oft gesagt, vielleicht ja, der Netzgemeinde wird wohl offenbar nicht geglaubt. Ich habe schon immer davor gewarnt, das könnt ihr gerne in den letzten, was weiß ich, 30 Podcasts hören, immer wieder davor gewarnt, dass die Privatfirmen, ja, die werden mit Auflagen belegt, die Datenschützer drehen jedes Mal durch, wenn Google auch nur eine Kleinigkeit macht, verändert in den Richtlinien und so weiter, wollen am liebsten die ganze Dienste verbieten wie Facebook oder Google Plus, ja. Auf der anderen Seite, da entscheidet man sich selbst, ob man die Daten diesen Firmen überlässt, ja. Bei so etwas geht es nicht. Wenn die Regierung zugreift, geht es nicht. Wenn feindliche Regierungen zugreifen, dann erwarte ich eben, dass unsere Regierung das verhindert. Wenn unsere Regierung zugreift, ja, dann erwarte ich, dass das Gesetze verhindern und die entsprechenden Kontrollorgane. Aber gegen diese Richtung Ausspionieren von der Regierung, da wurde nichts unternommen. Es ging immer nur gegen die Privatfirmen, immer nur gegen Google. Ja, da hätten die Datenschützer aber vielleicht mal ihre Augen richtig aufmachen sollen, auch auf die Netzgemeinde hören, ja. Statt hier Hetzkampagnen gegen Privatfirmen zu führen, vielleicht erstmal das realisieren, was die Datenschutzgesetze eigentlich ausmacht. Nämlich diese Gesetze wurden nicht dafür gedacht, gegen Privatfirmen die Bürger zu schützen, sondern gegen das Ausspionieren von Regierungen, ja. Privatsphäre zu schützen. Das ist das Problem. Ja, die Google wird mir nicht die Tür eintreten mit einer SEK, wenn vielleicht irgendetwas, was ich gesagt habe, mal illegal wird. Ja, sondern die Regierung wird es tun, wenn irgendein komisches Regime drankommt und die auf einmal Zugriff haben zu den ganzen Daten, die gesammelt wurden von diesen Verbrechern, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das geht so nicht. Und da sollten die Datenschützer jetzt hier massiv eben hier das betreiben, dass hier das alles transparent offengelegt wird, dass so etwas auch in Zukunft nicht mehr passiert. Es geht ja nicht darum, dass man informiert wird und dann geht es weiter so, sondern das muss unterbunden werden. Das muss sofort aufhören. Da müssen auch massive Maßnahmen angekündigt werden, falls das nicht der Fall ist. Und der BND und auch unsere Regierung muss sich Gedanken machen, wie man solche, ich hatte eben fast gesagt, feindliche Spionagenattacken, eigentlich ist es eine feindliche Spionageattacke, wie man die verhindert. Ja. Das ist ganz wichtig. Und da möchte ich auch dann noch weiter informiert werden darüber. Okay. Wie gesagt, eigentlich wollte ich das Thema gar nicht mehr weiter ansprechen, aber es eskaliert ja jeden Tag mehr und ich musste das einfach nochmal sagen, weil auch immer wieder neue Sachen herauskommen sind. Die Engländer übrigens spionieren Deutschland genauso aus und das, obwohl die noch Mitglied der EU sind, da wäre für mich die Konsequenz eigentlich ganz klar. Ja, entweder geht England aus der EU oder Deutschland geht aus der EU. Das geht so nicht. Ja. Weil das ist, wie gesagt, das ist keine Freundschaft mehr und eigentlich müsste da die EU auch reagieren. Ich hoffe, dass sie nicht nur gegen die USA reagieren hier mit diesen Forderungen, sondern eben auch gegen England, weil da das ist immerhin in den eigenen Teich gepinkelt. Ja, das ist eigentlich fast noch ein größerer Affront als gegen als das, was die USA gemacht hat. Ja, ja, also naja, gut. Sony zeigt dann entsprechend was Neues, ja, was Schönes, Neues, nicht entsprechend, sondern dem gegenüber, ja, um das Ganze mal wieder, ja, jetzt, es ist jetzt wirklich schwierig, euphorisch zu sprechen von einem Gerät, das eben jetzt wieder aus, ja, mit einem System kommt, das hauptsächlich auch wieder die Daten in die USA liefert, ja, aber ich möchte davor warnen, jetzt hier das ganze Cloud-Geschehen da verantwortlich zu machen, ob Cloud oder nicht, die Daten, die übertragen werden, werden bei Root-Servern abgezogen und bei Übertragungskabeln, nämlich zum Beispiel im Falle von England, ein Unterseekabel angezapft, ja, wo die ganzen Daten, die übertragen werden, die ganzen Internetdaten, die dann eben rausgehen, gespeichert werden. Ja. Und da kann man auf Cloud verzichten, so viel man will. Ja. Das spielt keine Rolle. Ja. Aber Sony zeigt ein neues riesiges Smartphone auf Android-Basis, das Sony Xperia Z Ultra. Ja. Ich möchte da gar nicht so viel darüber sprechen, außer dass das Teil absolut traumhaft ist, aber riesig, 6,44 Zoll groß, das sind 16,2 cm Bildschirm, das wird nicht für jeden sein. Ja. Das ist, ja, man hat so einen Kunstbegriff dafür, so ein Phablet, ja, also Phone und Tablet zusammen. Ja, wird aber als Smartphone verkauft und zwar als mit einem großen Display, aber das schlankste Smartphone der Welt. Das schlankste Smartphone der Welt, jawohl, so sieht es aus. Nämlich im Gegensatz zu der Breite ist die Dicke geradezu phänomenal. Ja? Also 6 Millimeter sind es, glaube ich, etwa. Dick und das ist schon sehr, sehr interessant, ja. Also das wird vielleicht mal ein neues Smartphone, mal sehen. Ja. Kommt drauf an. 679 Euro soll es kosten. Wer mehr darüber wissen will, ich werde im Uncast darüber nochmal sprechen, jetzt gleich im Anschluss. Und ja, dann könnt ihr da noch genaueres erfahren. Peppermint OS 4, das New Linux, ist ebenfalls erschienen. Ja, die Version 4 ist eigentlich von vielen sehr erwartet worden, weil sie basiert eben auf der Version 1.3.10 von Ubuntu und bringt damit auch viele neue Funktionen, hat allerdings nicht das Unity drauf oder ähnliches, sondern das läuft unter der LXDE Oberfläche und deswegen ist es eben auch eine echte Alternative. Es ist auch nicht sehr groß, passt auf einen USB-Stick. Ja, es ist übrigens 13.04 Codebase, nicht 13.10, die gibt's ja noch gar nicht. Ich bin schon die ganze Zeit versucht, das zu installieren. Ja, nur Ihr kennt ja den Spruch Never Change a Running System. Jetzt läuft bei mir Ubuntu sehr gut. Ja, jetzt muss ich hier wieder das Peppermint OS drauf machen. Dann läuft vielleicht das wieder nicht. Ich muss alles wieder neu installieren und so weiter. Ja, und ist halt eine Produktivmaschine. Da bin ich halt nicht so sehr begeistert, das jetzt so zu machen. Aber naja, mal sehen. Vielleicht mache ich es. Auf jeden Fall sieht es schon sehr, sehr gut aus. Es hat auch einige Tools gegeben, um das Eintragen zum Beispiel vom Programm neben dem Startmenü und so weiter viel einfacher zu machen. Ja, das ganze Team ist auch sehr sympathisch, obwohl man auch richtig zugibt, dass eben auch hier Dienste genutzt werden, auf denen man keinen Einfluss mehr hat. Ja, gerade im Hinblick auf diese NSA-Spygate-Affäre jetzt da. Und es werden auch unfreie Codecs genutzt. Von daher ist es nicht so eine Distribution, die jetzt als empfohlene Distribution von der FSF gemacht wird. Vielleicht hat mich das auch noch zurückgehalten. Ansonsten würde ich es vielleicht machen. Klar, Ubuntu ist ja also da noch brisanter im Moment. Ja, ich habe da aber einige Sachen in der Unity-Oberfläche ausgeschaltet, damit hier keine Suchbegriffe beispielsweise sondern an Server verschickt werden. Okay. Dann noch eine Sache, wo mich interessiert hat. Hier sind Spielekonsolen, die technischen Daten von Spielekonsolen, sind die wichtig, ja oder nein? Das hat das hat Microsofts Werbemensch, ja, würde ich fast schon sagen. nein, der Chef der Produktplanung für die Xbox, ja, Albert Pennello, der hat gesagt, das spielt keine Rolle. Und hat dann natürlich angefangen, hier die Daten rauszuhauen, um damit die Konkurrenz zu diskreditieren, was allerdings lachhaft ist, weil die PS4 da wesentlich bessere Leistungsdaten bietet. Ist es aber wichtig für die Spielekonsole? Ja oder nein? Ich würde sagen, ja. Zumindest für die Leute, die sich auskennen. Denn das zeigt, wie lange eine Konsole wirklich Top-Spiele bringen kann. Ja. Bei der Wii, Nintendo Wii zum Beispiel, von der vorherigen Generation, da hat man halt gesehen, als sie herauskam, war das absolut gut genug. Ja. Recht schnell wurden dann die Spiele dann von der Komplexität her und von der Machart her dann doch schon recht unterschiedlich. Ja. Und es war eigentlich abzusehen, dass diese Konsole eben nicht am Ende der Lebenszeit von den anderen Konsolen, die damit da etwa zeitgleich rauskamen, damit noch was anfangen kann. Ja. Also genau so war es dann auch. Gegen Ende wurde dann die Nintendo Wii halt immer weniger verkauft und die Zocker haben sich halt mehr auf Xbox 360 und PS3 konzentriert. Ja. Deswegen konnte man das schon abwägen und deswegen ist es wichtig, dass die Leistungsdaten auch stimmen. Ja. Und die Leistungsdaten bei der PS4, würde ich sagen, ist für die nächsten 5 Jahre für eine Konsole durchaus okay. So lange hat in etwa auch die PS3 jetzt ausgehalten. Es ist unglaublich, dass das überhaupt so lange geht in der heutigen Technikwelt, wo ein Computer nach 2 Jahren total hoffnungslos veraltet ist. Ja. Es kommt aber eben daher, weil die Konsolen eben nur für Spiele sind und die Entwickler sich da eben einschießen müssen und dann auch können und die Spiele optimieren. Bis zum geht nicht mehr. Aber dennoch ist es eben so, dass es ein wichtiger Faktor ist, diese technischen Daten, und dass die dann eben doch sehr wohl eine Rolle spielen. Klar, wem die technischen Daten nichts sagen, für den mag das nur eine Art Prestige sein. Ja, man hat auch, man gibt auch mit seinem 200 PS Auto an, ja, obwohl man vielleicht dann trotzdem nur, was weiß ich, 120 auf der Autobahn fährt. Ja. Oder ähnliches, ja, sozusagen. Und man will natürlich auch die Power haben, auch als jemand, der die vielleicht nicht ausnutzt, ja. Oder eben für Leute, die sich da überhaupt nicht auskennen, wissen gar nicht, was das bedeutet. Ja. Aber für die Leute, die sich da auskennen, für die es etwas bedeutet, ist es eben als wichtiger Punkt auch für die Orientierung, ob die Konsole eine sichere Investition für die Zukunft ist, ja. Und welche davon, ja. Und für mich sieht es momentan so aus, ob die PS4 hier deutlich die Nase vorne hat, weil die von den Leistungsdaten her doch einen Tacken besser ist, ja. Und ja, durch verschiedene andere Kriterien, jetzt hier zu umfangreich das zu erklären, eben da ein klein wenig die Nase zumindest vorne hat. Ja. Also ich denke, das ist nach wie vor wichtig. Übrigens, weil wir gerade von Spielen sprechen, Spiele durchspielen bis zum Ende. Ja, das ist die Frage, wie macht ihr das? Da gab es jetzt eine Untersuchung in Japan, wie die japanischen Spieler so zocken. Und das war eigentlich ganz interessant. Da gibt es auch natürlich große Unterschiede, aber einige haben dann doch gesagt, dass sie die Spiele gar nicht mehr zu Ende spielen. Ja, ja, warum, wieso hat. Ich muss tatsächlich sagen, bei mir ist es auch so. Ja. Ich habe früher die Spiele nie zu Ende gespielt. Erst so, ich glaube, das erste Spiel, wo ich zu Ende gespielt habe, war. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich hatte gar keine Zeit, die Spiele zu Ende zu spielen. Sobald ein neues Spiel rauskam, war das alte abgemeldet. Fertig. Ja. Und bis zum heutigen Tag ist es oft so. Die einzige Serie, die mich zum Beispiel richtig begeistert und immer weiter bis zum Ende gefesselt hat, das war die GTA-Serie. Vielleicht auch, weil man sie einfach schaffen konnte bis zum Ende. Die Final Fantasy-Reihe war auch so etwas, sie hat mich gefesselt, aber ich habe fast keinen Teil davon bis zum Ende gespielt. Ja? Oder ich glaube, ich habe überhaupt keinen Teil bis zum Ende. Doch, den 7er habe ich bis zum Ende gespielt. Ja? Den 7er. Aber alle anderen Teile habe ich nicht bis zu Ende gespielt. Warum? Weil sie am Ende so schwer waren, dass ich stundenlang irgendwie nur sinnlos rumlaufen musste. Ja? Und dann habe ich aufgehört, habe ich keine Lust mehr gehabt. Und das ist immer ein Problem. Ich verliere die Lust und dann kommt was Neues und dann spiele ich lieber das. Ja. Ganz einfach. Deswegen ist für mich natürlich gerade das Spielen auf Android toll, weil die sind nicht ganz so teuer. Und da ist der Verlust dann nicht so groß, wie wenn ich mir jetzt ein 40-Euro-Spiel kaufe. Das spiele ich dann 2 Wochen und dann wandert es in die Ecke. Ja. So zum Beispiel geschehen mit The Spore. War am Anfang so genial. Ja. 1, 2 Monate und ja, wupp, weg. Nicht mehr seitdem, nicht mehr rausgeholt. Ja. Das Einzige, was auch noch gut war, war eben dann die Battlefield-Reihe. Ja, die habe ich auch massiv gezockt. Battlefield 1 oder 1942 hat es geheißen. Das war das, was ich am meisten gezockt habe. Dann das Battlefield, was war's, Battlefield 2, genau, das habe ich auch sehr stark gespielt, weil es da eben den Multiplayer-Faktor gab. Aber das ist auch schon wieder eine Zeit lang her. Jetzt spiele ich das gerade nur, um fit zu werden für Battlefield 4. Battlefield 3 habe ich übersprungen. Aber das sind ja andere Art von Spielen. Ja. Auch World of Warcraft habe ich zum Beispiel exzessiv gezockt, habe dann aber auch aufgehört. Aber da gibt es ja auch kein Ende. Ja. Da hört man einfach auf, wenn es einem langweilig ist. Ja, Runes of Magic gezockt. Ich habe viel Spiele gespielt und deswegen habe ich eben auch keine Zeit gehabt, für alle Spiele bis zum Ende durchzuspielen. Ich habe auch noch nie, das muss ich ganz ehrlich sagen, und da schäme ich mich dafür, ich habe noch in keinem MMO den maximalen Level gehabt, weil es immer, bevor ich den Level überhaupt erreicht habe, war mir so langweilig, dass ich aufgehört habe zu spielen. Ja. Für mich muss ein Spiel Spaß machen. Ich würde viele gern durchspielen, um die Story bis zum Ende zu sehen, aber ich will ja spielen und nicht arbeiten. Ja. Weil ein Spiel zur Arbeit wird, dann läuft da was falsch und dann ist es nichts mehr für mich. Obwohl ich mich als Hardcore-Zocker bezeichne, ich bin keiner, der bei Resident Evil, also sich, ob das 100-mal durchspielt, um jeden einzelnen kleinen Bonus zu bekommen. Nein, ich schieße auch nicht die Tauben bei GTA 4 ab, obwohl ich es immer noch spiele. Egal. So sieht es aus. Okay. Waren wir gerade bei GTA, ja. Als letztes, wir sind jetzt schon am Ende, GTA im echten Leben. Ja. Da gibt es ein Video, gibt es schon eins, das ist schon ein bisschen älter, aber dieses hier ist relativ neu. Schaut's euch mal an, ich habe gebrüllt vor Lachen. Ja. Und da sieht man eigentlich mal, wie unrealistisch GTA wirklich noch ist. Ja. Aber das so in die reale Welt übertragen, ja, zumindest im Video, da musste ich schon schmunzeln. Ne. Und der Schrei, kann ich nur sagen, ist der Hammer. Ja, okay, also dann war's das schon wieder für heute von der Rios Wochensicht. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Die Themen waren ja heute nicht ganz so ausführlich behandelt, weil mir das Thema mit der Überwachung da eben durch die Quere kam. Naja, also wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt zu den Themen oder auch eigene Themen mal schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt mich erreichen unter Google Plus, Rios Wochensicht, oben in der Suche eingeben, Rios Wochensicht, und schon findet ihr die Seite. Ihr findet mich auch unter Twitter immer noch, @rio, ja, oder eine E-Mail, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com, ja. Und die ganzen Links und Informationen wie immer wichtig, ja, findet ihr auf wochensicht.thenetcast.com und bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und geht mal wieder cashen. Ja? Hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.